Iphigenie, Orest. Durch meine Hand sollt ihr nicht fallen. Und keine andere darf euch, solange ich Priesterin Dianens bin, berühren. Allein das Priestertum hängt von dem König, der zürnt mit mir. Und seine Gnade mit teurem Lösegelde zu erhandeln, versagt mein Herz. Darf ich wissen, mit wem ich rede? Du sollst es wissen. Jetzo sag mir an, was ich von deinem Bruder nur halb gehöret. Fiel der große Agamemnon in seinem eigenen Haus durch seiner Frauenlist? So ist es, wie du sagst. Unseliges Mykene. So haben Tantals Enkel den Fluch gleich einem unvertilgbaren Unkraut mit voller Hand gesät und jedem ihrer Kinder wieder einen Mörder zur ewigen Wechselwut erzeuget. O, sag mir an, wie ist des großen Stammes letzte Pflanze, den Mordgesinnten ein aufkeimender, gefährlicher Rächer? Wie ist Orest dem Schreckenstag entgangen? Lebt er? Lebt Elektra? Sie leben. O goldene Sonne, nimm deine schönste Strahlen und lege sie zum Dank vor Jovis Thron. Denn ich bin arm und stumm. Wenn du gastfreundlich diesem Hause verbunden bist, wie ich aus deiner schönen Freude schließe, so halte dein Herz fest. Du weißt nur, merk ich, Agamemnons Tod. Habe ich an dieser Nachricht nicht genug? Du hast des Gräuels Hälfte nur erfahren. Was fürchte ich noch? Es lebt Orest, Elektra lebt. Hast du für Glytämnestra nichts zu fürchten? Die sei den Göttern überlassen. Hoffnung und Furcht hilft dem Verbrecher nicht. Sie ist auch aus dem Land der Hoffnung abgeschieden. Hat sie in Wut ihr Eigenblut vergossen? Nein, doch ihr Eigenblut gab ihr den Tod. Sprich deutlicher. So haben mich die Götter zum Boten ausersehen der Tat, die ich in jene unfruchtbare, klanglose Höhlen der alten Nacht verbergen möchte. Elektra rettete am Tage, da der Vater fiel, Oresten noch. Strophius, des Vaters Schwäher, erzog ihn heimlich neben seinem Sohne Pylades. Und da die beide aufgewachsen waren, brannte es ihnen in der Seele, des Königs Tod zu rächen. Sie kamen nach Mykene, gering an Tracht, als brächten sie die Nachricht von Orestens Tod mit seiner Asche. Wohl empfangen von der Königin gehen sie ins Haus. Elektren gibt Orest sich zu erkennen. Sie bläst der Rachefeuer in ihm auf, das vor der mutterheiligen Gegenwart in sich zurückgebrannt war und hier am Orte, wo sein Vater fiel, wo eine alte, leichte Spur von Blut aus den oft gescheuerten Steinen noch herauszuleuchten schien. Hier malte Elektra die grauenvolle Tat. Und Klytämnestra fiel durch ihres Sohnes Hand. Unsterbliche, auf euren reinen Wolken, habt ihr nur darum diese Jahre her von Menschen mich gesondert und die kindliche Beschäftigung auf dem Altare, das reine Feuer zu erhalten, mir aufgetragen und meine Seele diesem Feuer gleich in ewiger Klarheit zu euch aufgezogen, dass ich so spät die schwere Taten erfahren soll? O, sag mir vom Unglücklichen, sag von Oresten. Es wär ihm wohl, wenn man von seinem Tode auch sagen könnte. Wie gärend stieg aus der erschlagenen Blut der Mutter Geist und ruft den alten Töchtern der Nacht. die auf den Mord der Blutsverwandten die hergebrachten Rechte wie ein hungrig Heer von Geiern rastlos verfolgen. Sie ruft sie auf. Und die alten Schrecknisse und der Zweifel und die Reue und die zu spät sich ewig in sich selbst verzehrende und nährende Betrachtung und Überlegung der Tat, die schon getan ist, steigen wie ein Dampf vom Acheron vor ihnen auf. Unseliger, du bist im gleichen Fall und fühlst, was er, der arme Flüchtling, leidet. Was sagst du mir, was wähnst du? Gleichen Fall. Dem Brudermord, der dich auch schuldigen drückt, vertraute mir dein Jüngster. Ich kann nicht leiden, dass du, große Seele, betrogen wirst. Zwischen uns sei Wahrheit. Ich bin Orest. Und dieses schuldige Haupt senkt nach der Grube sich und sucht den Tod in jeglicher Gestalt, sei er willkommen. Wer du auch seist, so wünsche ich dir Errettung und meinem Freund nicht mehr. Wie man den König an seinen Geschenken erkennt, denn er ist reich vor Tausenden, so erkennt man die Götter an lang bereiteten, lang aufgesparten Gaben, denn ihre Weisheit sieht allein die Zukunft, die jedes Abends gestirnte Hülle den Menschen zudeckt. Wenn du die Götter anrufst für dich und Pylades, so nenn mich nicht, sei gegen die Gesellschaft des Verbrechers auf deiner Hut. Mein Schicksal ist an deines festgebunden. Mitnichten, lass allein mich zu den Toten gehen. Verhütest du in deinen heiligen Schleier den Schuldigen. Du birgst mich nicht vorm Blick der Furien. Und deine heilige Gesellschaft hält sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Kannst du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen? Spaß für einen, dem die Götter freundlich sind. Sie geben dir zu neuer Hoffnung Licht. Den gelben Mattenschein des Totenflusses sehe ich nur durch Rauch und Qualm. Hast du nur eine Schwester, die Elektra heißt? Die eine kannte ich, eine andere nahm ihr Gutgeschick beizeiten aus dem Elend unseres Hauses. Oh, lass dein Fragen und geselle dich nicht auch zu den Erinien. Sie blasen ewig die Asche mir von der Seele und leiden nicht, dass sich die letzten Kohlen vom Schreckensbrand unseres Hauses in mir still verglimmen. Soll die Glut dann ewig angefacht mit Höllenschwefel genährt mir auf der Seele brennen? Orest, mein Teurer, hat das Geleit der Schreckensgötter so jeder Ader in dir aufgetrocknet? Ruf des vergossenen Mutterblutes Stimme zur Hölle hinab. Oh, sollte einer reinen Schwesterwort hilfreiche Götter nicht vom Olympus rufen? Es ruft. So willst du mein Verderben. Hat eine Rachgottheit sich in dich verkleidet? Wer bist du, dass du mit entsetzlicher Stimme mein Innerstes in seinen Tiefen wendest? Es zeigt sich dir im tiefen Herzen an, Orest. Ich bin's, sie. Iphigenie. Ich lebe. Du? Orest, mein Bruder, lass's. Ich rate dir's. Oh, rühre mich nicht an. Du wirst nicht untergehen. Wie mir es ist, nach einer langen Reihe von Jahren zum ersten Mal dem Liebsten auf der Welt, was sie noch für mich trägt, das Haupt zu küssen. Und meine Arme, die den Winden nur so lange sehnend ausgebreitet waren, um dich zu schließen. Oh, lass mich, Orest, mein Bruder. Spotte nicht des Unglücklichen und wende deine Liebe irgendeinem Gott zu. Wenn du gefällig bist, so rette meinen Freund. Fasse dich, Orest! Erkenne mich! Oh, nehmt den Wahn ihm von dem starren Aug und macht uns nicht im Augenblick des höchsten Glückes elend. Die längst verlorene Iphigenia ist hier. Sie ward in Aulis nicht geopfert. Die Gnadenhand der Göttin rettete mich hierher. Und du, Gefangener, Verurteilter, sie, die Priesterin, ist deine Schwester. So mag die Sonne denn die letzte Gräuel von Tantals Enkeln sehen. Wär nur Elektre hier, damit nicht irgend sie zu einem grausamen Schicksal aufbewahrt bleibe. Gut, Priesterin, ich folge dir zum Altar. Der Brudermord ist hergebracht in unserem Stamm. Und Götter, nehmt Dank, dass ihr mich ohne Kinder auszurotten beschlossen habt. Und lasst dir raten, habe nicht den Tag zu lieb, noch die fröhliche Sterne, und folge mir in Proserpinens Reich hinab. O komm, schuldlos und kinderlos, mit hinab. Du siehst mich voll Erbarmen Anlass ab. Mit solchen Blicken suchte Klytämnestra auch einen Weg nach ihres Sohnes Herzen, allein sie fiel. Bisher vergossen wir das Blut aus Hass und Rache. Nun wird die Schwester Liebe zu dieser Tat gezwungen. Weine nicht. Lebe wohl. Seit meinen ersten Jahren habe ich nichts geliebt, wie ich dich lieben könnte, Schwester. Doch ich bin reif. Ja, hebe das Messer hoch und reiße den Busen auf und öffne diesen Strömen, die hier sieden, einen Weg. Er sinkt in Ermattung. Als er erwacht, wähnt er sich im Proserpinens Reich. Vor ihm stehen Iphigenie und Pylades. Orest, seid ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester dir. Noch fehlt Elektra. Ein gütiger Gott sendt uns die eine mit sanften Pfeilen auch schnell herab. Dich, armer Freund, muss ich bedauern. Kommt mit zu Plutos Thron. Es ziemt den Gästen, den Wirt mit Gruß zu ehren. Iphigenie? Diana? Lass meinen einzigen, spät gefundenen, nicht in der Finsternis des Wahnsinns rasen. Und ist dein Wille, dass du hier mich bargst, nunmehr vollendet, und willst du mir durch ihn und ihm durch mich die selige Rettung geben, dann löse ihn von den Banden der Furien, dass nicht die teure Zeit der Rettung uns entgehe. Pylades? Erkennst du uns? Und diesen heiligen Hain? Und dieses Licht, das nicht den Toten leuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester, die dich noch fest, noch lebend halten? Fass uns an, wir sind nicht leere Schatten. Merke auf das Wort und raffe dich zusammen, denn jeder Augenblick ist teuer. Unsere Rückkehr hängt an einem zarten Faden. Orest? Mich dünkt, ich höre der Erinien fliehend Chor die Tore des Tartarus hinter sich fern abdonnernd zuschlagen. Mich dünkt, die Erde dämpft mir wieder erquickenden Geruch und lädt mich ein auf ihren Flächen wieder nach Lebensfreude und nach großer Tat zu jagen. Versäumt die Zeit nicht, die uns übrig bleibt. Kommt, es bedarf hie schnellen Rat.